Kubicki? Hallo Herr Kubicki, hier ist Flora Gábor. Ich leite das Projekt Gesundheitsprogramm. Hallo Frau Gábor, wie kommen Sie voran? Naja, am Anfang lief es ganz gut, aber jetzt wird es zeitlich knapp. Der Projektplan, den Sie mir vorgelegt hatten, war doch realistisch. Ja, unser Zwischenziel haben wir auch schnell erreicht. Wir haben jetzt einen guten Überblick, in welchen Abteilungen des Unternehmens es hohe Krankenstände gibt. Uns fehlen aber noch die Ursachen für krankheitsbedingten Ausfall. Wir wollen deshalb eine anonyme Befragung durchführen und dafür eine externe IT-Firma beauftragen. Ja, der Datenschutz ist ein hohes Gut. Aber das wussten Sie doch schon vorher, Frau Gábor. Ja, natürlich. Deshalb haben wir die externe IT-Firma schon zu Projektbeginn damit beauftragt, einen geeigneten Fragebogen zu entwerfen, der die Anonymität gewährleistet. Und die IT-Firma kann jetzt nicht liefern? Doch, aber erst Ende Juli, also einen Monat später als geplant. Und wir wollen unbedingt dieser IT-Firma den Auftrag geben. Die Befragung selbst wollen wir deshalb erst Mitte September anstoßen. Da sind die meisten wieder aus dem Urlaub zurück. Der Rücklauf ist dann sicher höher. Das heißt, bis zur jährlichen Betriebsversammlung können Sie noch keine Ergebnisse vorlegen? Nein, leider nicht. Wir können auf der Betriebsversammlung aber schon Ideen vorstellen, wie so ein Gesundheitsprogramm in den Betriebsablauf integriert werden könnte. Gut, Frau Gábor, dann machen wir das so.